Übrigens, ich muss dich noch ein wenig enttäuschen. In diesem Brief gibt es noch eine Äußerung, eine Verleumdung in Bezug auf mich und eine ziemlich erbärmliche. Ich habe das Geld gestern der Witwe einer schwindsüchtigen und erschütterten Frau gegeben und nicht unter dem Vorwand, die Beerdigungskosten zu tragen, sondern buchstäblich für die Beerdigung. Und nicht der Tochter, einem Mädchen, wie er schreibt, von verrufenem Lebenswandel, die ich gestern zum ersten Mal in meinem Leben gesehen habe, sondern tatsächlich der Witwe. In diesem allen sehe ich den gar zu eiligen Wunsch, mich mit Schmutz zu bewerfen und mich mit euch zu entzweien. Es ist wiederum in der Behördensprache ausgedrückt, das heißt mit einer gar zu deutlichen Klarlegung des Zweckes und mit einer sehr naiven Eile. Er ist ein kluger Mann, aber um klug zu handeln, genügt es nicht, nur Verstand zu haben. Dies alles zeigt den Menschen, und ich glaube nicht, dass er dich hochschätzt. Ich teile es dir nur zur Belehrung mit, denn ich wünsche dir aufrichtig nur Gutes. Dunitschka antwortete nicht. Ihr Entschluss war schon längst gefasst. Sie wollte nur noch den Abend abwarten. »Wie entscheidest du dich denn nun, Rodja?« fragte Pulcheri Alexandrowna, noch mehr beunruhigt als vorhin durch den überraschend neuen sachlichen Ton seiner Rede. »Was meinen Sie mit entscheiden? Pjotr Petrowitsch schreibt doch, dass du heute Abend nicht bei uns sein sollst und dass er fortgehen werde, wenn du doch kommen solltest. Also, wie, wirst du kommen? Die Entscheidung hierüber steht doch selbstverständlich nicht mir, sondern in erster Linie Ihnen zu, wenn dieses Ansinnen von Pjotr Petrowitsch Sie nicht kränkt, und in zweiter Linie Dunja, wenn sie sich auch nicht gekränkt fühlt. Ich aber werde so handeln, wie es euch genehm ist«, schloss er trocken. »Dunitschka hat schon alles beschlossen, und ich bin mit ihr vollkommen einer Meinung«, beeilte sich Pulcheria Alexandrowna zu bemerken. »Ich habe beschlossen, Rodja, dich zu bitten, dringend zu bitten, bei dieser Zusammenkunft unbedingt zugegen zu sein«, sagte Dunja. »Wirst du kommen?« »Ich werde kommen.« »Und auch Sie möchte ich bitten, um 8 Uhr zu uns zu kommen«, wandte sie sich an Rasumichin. »Mama, ich habe ihn gleichfalls eingeladen.« »Sehr gut, Dunitschka. Nun, wie ihr es beschlossen habt, so soll es bleiben«, sagte Pulcheria Alexandrowna abschließend. »Und für mich ist es auch leichter so. Ich liebe es nicht, mich zu verstellen und zu lügen. Wollen wir lieber die ganze Wahrheit sagen? Mag Pjotr Petrowitsch dann böse sein oder nicht?«